diesen Augen noch mal zu. Und das bist nun wirklich du. Wo warst, wo warst du hin? Wo warst, wo warst du hin? Hauch mir diesen Augen noch mal zu. Und das bist nun wirklich du. Wo warst, wo warst du hin? Wo warst, wo warst du hin? Es scheint, als ob du unendlich begreifst und jetzt endlich wirklich scheinst. Wo warst, wo warst du hin? Wo warst, wo warst du hin? Wo warst du?